Suppe aus einem Wurstflock. Jedes Jahr veranstaltete König Franziskus vom mächtigen Königreich Red Lake ein königliches Bankett für alle Könige und Adligen aus 10 Königreichen. In diesem Jahr wünschte er sich, dass sein Sohn mit einer der Prinzessinnen, die zum Bankett geladen wurden, verlobt würde. Aber der Prinz selbst war in die Tochter des königlichen Kochs verliebt und er wollte, dass die Welt sah, wie weise und klug sie war. Marie, ich frage dich erneut, wirst du mich heiraten? Ihr seid ein Prinz, Eure Hoheit, und Sie dürfen nur eine Prinzessin heiraten. Nein, das muss ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Frau zu heiraten, die nicht einmal ihre eigenen Schuhe tragen kann, ohne dass 10 Diener ihr helfen. Ein Königreich braucht so eine Prunksucht nicht. Es braucht eine Dame, die weise und klug ist. Die Prinzessinnen sind schon da. Und der König wünscht, dass du eine von ihnen heiratest. Ich kenne einen Ausweg. Marie, weißt du, was es bedeutet, Suppe aus einem Wurstpflock zu machen? Aus einem Wurstpflock Suppe zu machen, ist ein dänisches Sprichwort, das alles und nichts bedeutet. Es ist unmöglich, aus einem Wurstpflock eine Suppe zu machen. Wenn also jemand aus einem Wurstpflock Suppe macht, bedeutet das, dass er unvernünftig ist. Entweder überreagiert oder zu viel verlangt. Andererseits, wenn es jemandem gelingt, aus einem Wurstpflock Suppe zu machen, bedeutet das auch, dass er es geschafft hat, etwas wirklich Schwieriges oder Unmögliches zu vollbringen. Ja, genau. In dieser Nacht, als sich alle zum königlichen Bankett versammelten, kündigte der König an. Ich möchte eine Ankündigung machen. Wie Sie sehen, ist mein Sohn zu einem guten Mann und einem gut aussehenden Prinzen herangewachsen, der in den Bereichen Führung, Schwertkampf und Gesetz versiert ist. Es wird Zeit, dass er mit einer Prinzessin verheiratet wird, die eines Tages die Königin von Red Lake sein wird. Das ist wahr. Sagt uns, Prinz von Red Lake, wie ihr euch entscheiden werdet, wen ihr heiraten wollt. Ich denke, eine Königin repräsentiert die Zukunft des gesamten Königreichs. Deshalb muss sie unabhängig, weise und taktvoll sein. Ja, wir sind einverstanden. Wenn es euch also nichts ausmacht, lasst uns einen kleinen Wettbewerb unter den teilnehmenden Damen ausrichten. Ich werde die Dame heiraten, die das Rezept bringt und die Suppe aus einem Wurstpflock kocht. Wie macht man aus einem Wurstpflock eine Suppe? Es wird schrecklich schmecken. Und wahrscheinlich sogar ungesund sein. Wie soll meine arme Tochter eine Suppe kochen? Sie ist eine Prinzessin. Aber wenn das die Bedingung ist, dann sei es so. Wir sind Prinzessinnen. Wir können alles erreichen. So soll es denn sein. Es gab 3 Prinzessinnen, die sich entschieden, am Wettbewerb teilzunehmen. Die erste Prinzessin, die sich einen gigantischen Wurstpflock machen ließ, reiste weit umher und nahm ein großes Gefolge von Wachen und Helfern mit, um das Rezept der Suppe zu bekommen. Eines Nachts fand sie sich in einem Wald wieder. Ihre Wachen bauten ein Lager für sie. Aber am frühen Morgen wurde sie durch lautes Kichern geweckt. Sie ging zum Fenster. Dort sah sie Nymphen um die Blumen fliegen. Sie schienen etwas zu besprechen. Sie nahm den Wurstpflock und ging hinaus, um sie zu sprechen. Wow! Wer seid ihr denn? Was macht ihr da? Hi, ist das ein Wurstpflock, den du da hast? Ja. Er ist riesig. Habe noch nie so einen großen gesehen. Er ist genau das, was wir gesucht haben. Können wir ihn uns für ein paar Minuten ausleihen? Sicher. Die Nymphen flogen hoch in den Himmel, wickelten das Licht der Sonne um den Wurstpflock und schufen einen Regen aus Tautropfen auf allen Blättern und Blumen. Danach kamen sie zurück, um der Prinzessin den Pflock zurückzugeben. Vielen Dank, liebe Prinzessin. Könntest du mir bei etwas helfen? Um was geht's? Ich suche das Rezept der Suppe aus einem Wurstpflock. Wir haben das gerade getan, Prinzessin. Wir haben gerade eine Suppe aus einem Wurstpflock gemacht. Wir wissen nicht, wie wir es sonst schaffen sollen. Aber hier. Könnte dir das gefallen? Die erste Prinzessin ging mit dem Wurstpflock zum Prinzen zurück. Sie konnten mir nicht sagen, wie man Suppe aus einem Wurstpflock kocht, aber sie gaben mir das. Ich bin allergisch gegen Veilchen. Es tut mir leid. Ich denke, es ist Zeit, dass es die nächste Teilnehmerin versucht. Also versuchte es jetzt die zweite Prinzessin. Sie ging zu ihrer weißen Großmutter, um sie zu befragen. Suppe aus einem Wurstpflock, oder? Um die zu kochen, musst du die Weisheit suchen. Sie mit Fantasie beflügeln und sie mit dem Herzen eines Dichters ausdrücken. Suche Weisheit. Beflügel sie mit Fantasie und drücke sie mit dem Herzen eines Dichters aus. Okay, ich bin eine Prinzessin. Das kann ich. Die Prinzessin hatte überhaupt nicht verstanden, was ihre Großmutter gesagt hatte. Sie versammelte alle Gelehrten und Maler und Dichter ihres Königreichs in einem großen Gefolge und ging zum Prinzen. Eure Hoheit, ich habe das Geheimnis, wie eine Suppe aus einem Wurstpflock zubereitet wird. Wirklich? Alles, was man braucht, um eine Suppe aus einem Wurstpflock zu kochen, ist, Weisheit zu sammeln, sie mit Fantasie zu füllen und sie mit dem Herzen eines Dichters auszudrücken. Hier sind alle Gelehrten meines Königreichs, um die Weisheit, die Fantasie und die Dichtung zum Ausdruck zu bringen. Irrtum, Prinzessin. Der Wettbewerb war für dich, nicht für die Gelehrten und Maler und Dichter deines Königreiches. Aber eure Hoheit, ich bin eine Prinzessin. Und eine Prinzessin macht doch nie etwas alleine. Ich denke, es ist Zeit für die dritte Kandidatin, Sir. So entschied sich nun die dritte Prinzessin, ihr Glück zu versuchen. Sie reiste weit in das Königreich. Eines Tages kam sie in ein Dorf und hörte Geräusche, als würden sich ein paar Kinder streiten. Ich werde die Erste sein, die sie mitnimmt. Ich sah sie zuerst. Nein, ich war's. Zuerst bin ich dran. Was spielt es für eine Rolle, wer sie zuerst gesehen hat? Geht einfach rein und holt eine Schüssel Milch für die kleinen Welpen. Hört auf, aus einem Wurstpflock Suppe zu machen. Oh, Suppe aus einem Wurstpflock. Entschuldigung, Lady? Ja? Könnten Sie mir das Rezept der Suppe aus einem Wurstpflock geben? Rezept? Ja, ich bin eine Prinzessin. Ich werde Sie gut belohnen, wenn Sie mir das Rezept geben. Bitte. So etwas gibt es nicht, so eine Suppe aus einem Wurstpflock. Aber Sie haben doch... Suppe aus einem Wurstpflock zu machen, ist ein dänisches Sprichwort. Das bedeutet, entweder dumm und unvernünftig zu sein oder etwas Unmögliches zu vollbringen. Oh, es gibt also keine echte Suppe, die aus einem Wurstpflock gekocht werden kann. Nein, Eure Hoheit. Oh! Die Prinzessin ging zurück zum Hof und erzählte alles. Also seht ihr, Eure Hoheit, es gibt keine solche Suppe, die aus einem Wurstpflock gemacht werden kann. Das ist scheußlich. Du hast unsere Töchter umsonst kämpfen lassen? Wie kannst du es wagen, unsere kostbaren Prinzessinnen so zu behandeln? Meine arme Tochter reiste durch das ganze Königreich, um dir das Rezept zu bringen. Ja, mit 100 Dienern. Nur 100 Diener, mein armes Ding. Und jetzt war alles umsonst? Wir werden diese Beleidigung rächen, jawohl? Es wird Krieg geben. Ja, ja, es wird Krieg geben. Es wird Krieg geben. Ja, ja, es wird Krieg geben. Es wird Krieg geben. Ja, es wird Krieg geben. Wartet, Eure Hoheiten. Es gibt eine Suppe, die aus Wurstpflock zubereitet werden kann. Wirklich? Ja. Zeig's uns. Wir werden es nicht glauben, bis wir gekostet haben. Sehr gut, Eure Hoheit. Bringt sie rein. Ich danke euch. Also diese spezielle Suppe besteht aus drei Zutaten. Zuerst nehmen wir Wasser und lassen es aufkochen. Dann geben wir die Wurstpflöcke hinzu. Natürlich, denn es ist der wichtigste Bestandteil, gibt es noch die dritte und letzte besondere Zutat, die wir brauchen. Und was ist das? Das ist der Grund, warum dieses Rezept nicht weit verbreitet ist. Also bitte. Das geschmolzene Gold von drei Königskronen. Was? Ja, diese ganz besondere Suppe kann ohne sie nicht zubereitet werden. Wollt ihr sie nicht probieren, Eure Hoheit? Jetzt waren die Könige und Königinnen besorgt. Es ist eine große Schande für einen König, seine Krone abzunehmen. Aber sie waren es ja, die um den Beweis gebeten hatten, dass es eine solche Suppe gibt. Und sie wollten sie probieren. Plötzlich kam einem der Könige eine Idee. Er stand auf und sagte mit aller Pomphaftigkeit, die er aufbringen konnte, Nun, die Verkostung der Suppe wird sicher dazu führen, dass unser Gastgeber seine königliche Hoheit entehrt wird. Unsere königliche Hochkultur wird es nie zulassen. Wir glauben also, dass die Suppe existiert. Und wir sind uns einig, dass sie köstlich sein muss. Aber wir wollen sie nicht probieren. Also brauchen Sie sie nicht zu kochen. Ja, wir wollen sie nicht probieren. Wir wollen sie nicht probieren. Also gut. Ich denke, es ist nur fair, dass dieses Mädchen, dem es endlich gelungen ist, uns das Rezept der Suppe aus einem Wurstflock zu bringen, es verdient, zur Gewinnerin des Wettbewerbs erklärt zu werden. Ja, wir sind einverstanden. Ja, wir sind einverstanden. Lady, würden Sie einer Hochzeit mit meinem Sohn, dem Prinzen von Red Lake, zustimmen? Ich stimme zu, Eure Hoheit. Auf diese Weise nutzte Marie ihre Feinfühligkeit, um alle vier Königreiche vor einem tödlichen Krieg zu schützen. Sie hat die Königreiche davor bewahrt, Suppe aus einem Wurstflock zu machen. Sie und der Prinz heirateten und regierten ihr Königreich mit Weisheit und Mitgefühl.